بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله. Oh Allah, wir bitten dich, dass du diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung machst und dass wir aus dieser Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen und dass du uns den Erfolg verleihst dazu, dieses Wissen, was wir erlernen, in die Tat umzusetzen. Denn du bist derjenige, der den Erfolg verleiht. Amen. Die Verse, die wir heute vorhaben durchzugehen, ist: Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der ungefähren Übersetzung: Gleich ist es in Bezug auf diejenigen, die ungläubig sind, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt. Über ihrem Augenlicht befindet sich eine Hülle. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag, doch sie sind nicht gläubig. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen, aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. In ihren Herzen ist Krankheit, und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Für sie wird es schmerzhafte Strafe dafür geben, dass sie zu lügen pflegten. Und wenn man zu ihnen sagt, stiftet nicht Unheil auf der Erde, sagen sie, wir sind ja nur Heilstifter. Dabei sind doch eben sie die Unheilstifter, nur sie merken nicht. Und wenn man zu ihnen sagt, glaubt, wie die Menschen glauben, so sagen sie, sollen wir glauben, wie die Toren glauben. Dabei sind doch eben sie die Toren, aber sie wissen nicht. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben. Wenn sie jedoch mit ihren Teufeln alleine sind, so sagen sie, wir stehen zu euch, wir machen uns ja nur lustig. Allah ist es, der sich über sie lustig macht. Und er lässt sie in ihrer Auflegung umherirren. Das sind diejenigen, die das Irregehen um die Rechtleitung erkauft haben, doch da hat ihr Handel keinen Gewinn erbracht und sie sind nicht rechtgeleitet. Allah subhanahu wa ta'ala hat am Anfang von Surat al-Baqarah die Menschheit, die Kinder Adams, in drei Kategorien eingeteilt. Die erste, die Kategorie der reinen Gläubigen, von denen wir erfahren haben, die er uns in 5 Versen beschrieben hat. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala uns die Ungläubigen, die Kuffar, in 2 Versen klar gemacht, wer das sind. Oder einige Eigenschaften von ihnen uns verdeutlicht. Und er sagte, gleich ist es in Bezug auf diejenigen, die ungläubig sind, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie glauben nicht. Dieser Vers bezieht sich nach manchen Mufassirun auf bestimmte Personen, bestimmte Führer der damaligen jüdischen Gemeinschaft in Medina. Und da der Vers auch allgemein gehalten wird, oder da der Vers allgemein ist, gilt er für alle, die sich eben darauf beziehen, oder alle, die damit gemeint sind. Und dieser Vers hat den folgenden Effekt. Wir wissen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam danach gestrebt hat, dass alle Menschen in seinen Glauben eintreten. Er wollte, dass alle Menschen den Islam annehmen. Und er hat sein Bestes gegeben dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diesen Vers offenbart, damit er sich bewusst macht, dass es Menschen gibt, für die Allah schon die Hölle bestimmt hat. Und die nicht glauben werden, egal wie viel Da'wah, egal wie viel er sie versucht, zum Islam einzuladen. Und aus der Geschichte kennen wir mindestens 3 Personen, die mit diesem Vers unter anderem gemeint sind. Zu ihnen gehören Abu Lahab, Al-Walid ibn al-Mughirah und Abu Jahl. Es war in Bezug auf sie gleichgültig, ob er sie warnt oder nicht warnt, sie würden nicht glauben. Und sie haben auch nicht geglaubt, bis sie gestorben sind. Aber da dieser Vers zu Ilm al-Ghaib gehört, zum Wissen des Verborgenen, muss der Muslim weiterhin bei den Nichtmuslimen Da'wa machen, denn er weiß nicht, gehören sie zu denjenigen Kuffar, die im Unglauben sterben werden, oder gehören sie zu denjenigen Kuffar, die, wenn man ihnen die Rechtleitung verdeutlicht und den Iman klar macht, dann glauben werden. Denn solche Ungläubige gibt es auch. Das ist also nur ein Teil der Menschen und trifft nicht auf alle Kuffar zu. Und ein Kafir ist einfach ein Nichtmuslim. Ein Kafir ist einfach ein Nichtmuslim. Wird im Deutschen unter anderem übersetzt als ungläubig, und Kafir hat auch noch andere Bedeutungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt. Über ihrem Augenlicht befindet sich eine Hülle. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Allah hat ihre Herzen und ihr Gehör versiegelt dafür, dass sie mit ihren Herzen nur Böses beabsichtigt haben. Und er hat ihr Gehör versiegelt dafür, dass sie ihr Gehör mit ihrem Gehör nur Übles gehört haben. Sie haben zum Beispiel schlimme Sachen mit ihren Ohren aufgenommen, wie zum Beispiel Lügen oder unnützes Gerede oder Heuchelei oder Unglauben oder Leugnung oder Musik oder Singen oder üble Nachrede und solche Sachen, sodass ihre Ohren verschmutzt worden sind. Und es gehört zur Sunna von Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt zu seinem Gesetz in seiner Schöpfung, wenn man sich, also er lässt die Menschen sündigen, doch wie es im Hadith heißt, wenn man sündigt, erhält man einen schwarzen Punkt auf dem Herzen und dieser schwarze Punkt entwickelt sich irgendwann zu einem Fleck und irgendwann mal umfasst dieser Fleck das ganze Herz und das Herz verhärtet sich, versteinert sich und ist dann überhaupt nicht mehr in der Lage, zu denken oder das Herz zu benutzen. Und diese Zeitspanne gibt Allah subhanahu wa ta'ala einem. Wenn man dann in seine Sünden ertrinkt, sei es mit den Ohren oder mit den Augen oder dem Herzen, dann versiegelt Allah diese Organe. Und wenn er sie dann versiegelt hat, dann sind sie geschlossen und keiner kann sie öffnen, außer Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Und über ihrem Augenlicht befindet sich eine Hülle für das, was sie an Üblem gesehen haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen die Augen gegeben, das Herz gegeben und die Ohren gegeben, damit er das wahrnimmt, was für ihn sinnvoll ist. Und wenn er sie eben für etwas Schlechtes verwendet, dann war er Allah subhanahu wa ta'ala bezüglich dieser Gnaden, dieser Gunsterweise undankbar. Er hat kafara bihadhi ni'ma, das heißt, er war dieser Gunsterweise ungläubig gegenüber oder undankbar gegenüber. Und dafür wird es dann für ihn gewaltige Strafe geben. So haben sie dann Augen, mit denen sie sehen, und sie sehen doch nicht. Sie erkennen die Wahrheit nicht. Und sie haben Ohren, mit denen sie hören, aber sie hören die Wahrheit, aber sie erkennen sie nicht mit den Ohren. Sie verstehen sie einfach nicht. Und ihre Herzen, mit den Herzen versteht man. Und ihre Herzen sind auch versiegelt. Man erhält also nicht plötzlich ein schlechtes Ende im Leben. Denn was man sich wünscht, das Wichtigste überhaupt im Leben des Muslims ist, dass die letzten Augenblicke seines Lebens die besten Augenblicke seines Lebens sind. Das ist das Wichtigste überhaupt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala in den letzten Augenblicken des Menschen zufrieden mit ihm ist. Denn dann ist er mit ihm zufrieden und dann ist alles, was an Sünden vorgewesen ist, leicht. Und umgekehrt ist es umgekehrt schlimm, wenn jemand nämlich als Nicht-Muslim stirbt, auch wenn er sein ganzes Leben lang gebetet hat und gefasst hat, so nutzt ihm sein Glauben nichts mehr, wenn er als ungläubiger Mensch stirbt. Deswegen sind die letzten Augenblicke die wichtigsten und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala immer darum, dass er uns ein gutes Ende gibt. Und wie viele Geschichten gibt es von rechtschaffenden Menschen, die in Situationen, der Todesengel zu ihnen gekommen ist, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala sehr zufrieden war. Manche von ihnen haben sogar darum gebetet, dass sie im Sujud sterben und sie sind dann auch so gut gestorben. Und Übles und Schlechtes ist alles das, was Allah und sein Gesandter nicht mögen und was keine Hasanat bringt, was keine guten Taten bringt. Was also Sayyat sind, schlechte Taten. Dann gibt es die dritte Kategorie unter den Menschen, und Allah subhanahu wa ta'ala, und unter den Menschen gibt es manche, das heißt, unter den Menschen gibt es Menschen, die sagen, wir glauben an Allah und an den Gesandten, oder wir glauben an Allah und den jüngsten Tag, aber in Wirklichkeit glauben sie nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala enthüllt uns ihre Herzen. Sie sind in Wirklichkeit Heuchler, sie täuschen etwas vor, was nicht in ihren Herzen drin ist. Und diese Heuchler, Munafiq auf Arabisch, ist, oder Nifaq ist die Heuchelei. Das ist das Schlimmste oder Gefährlichste für eine Gesellschaft, denn der Ungläubige ist klar zu erkennen, der Gläubige ist klar zu erkennen und der Heuchler gehört nach außen hin zu den gläubigen Menschen und nach innen hin gehört er zu den ungläubigen Menschen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, dass sie Allah und diejenigen, die glauben, das heißt die Muslime, die Gläubigen und auch im Speziellen die Sahaba, betrügen wollen. Sie wollen sie betrügen, indem sie unter ihnen eben leben als Muslime und die Vorteile genießen eines Muslims. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Und Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns auch mit, in Surat al-Nisa, Vers 142, gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch er ist es, der sie betrügt. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, stellen sie sich schwerfällig hin, wobei sie von den Menschen gesehen werden wollen und gedenken Allahs nur wenig. Allah subhanahu wa ta'ala und auch sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam haben uns Eigenschaften dieser Heuchler mitgeteilt, durch die wir sie erkennen in einer Gesellschaft. So sind sie bloßgestellt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte im Hadith Ayatul Munafiqi Thalath wa Thalatha. Drei, die Eigenschaften eines Heuchlers sind drei. Iza haddatha kathab, wenn er spricht, lügt er. Iza wa'ada akhlaf, wenn er ein Versprechen macht, bricht er es. Wa iza atumina khan, und wenn ihm ein vertrautes Gut ausgehändigt wird, dann händigt er es eben nicht vertrauenswürdig wieder aus. Und in einer anderen Version heißt es, Iza khasama fajar, wenn er anfängt zu streiten, wird er unverschämt. Benutzt also auch Worte, die beleidigend sind. Und es gehört zu Allahs Gesetz in seiner Schöpfung, dass wer wörtlich ertrinkt in seinen eigenen Sünden, er hat es schwer hinauszukommen wieder aus seinen Sünden. Und weil man eben Angst hat, dass wenn man sich in seinen eigenen Sünden verloren hat, ist es nämlich möglich, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem ein schlechtes Ende gibt und er ihn dann in einer schlechten Situation sterben lässt. Sei es, während er die Sünde zum Beispiel praktiziert. Und deswegen haben die Ulama gesagt, dass Tauba zu machen nach einer Sünde sofort danach Pflicht ist. Sofort danach Pflicht ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns also mitgeteilt, dass sie versuchen, Allah und diejenigen, die glauben, zu betrügen, doch in Wirklichkeit betrügen sie, ist Allah derjenige, der sie betrügt. Was heißt das? Die erste Sache ist, dass wir wissen sollen, dass die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala werden nicht verglichen mit den Eigenschaften von den Menschen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, jede Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird, ist eine Eigenschaft der Vollständigkeit. Und eine dritte Erklärung dazu ist, dass in Wirklichkeit, wie wir gesehen haben, der Betrug, Al-Khida', bedeutet etwas nach außen hin Gutes zu zeigen und das Schlechte zu verheimlichen. Und das ist, was die Heuchler natürlich mit den Muslimen tun. Aber im Falle von Allah subhanahu wa ta'ala und den Gläubigen ist es so, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Heuchler in der islamischen Gesellschaft als Muslime behandelt. Sie unterliegen den Gesetzen wie Muslime. Aber wenn sie dann sterben, dann tritt die Wahrheit in Erscheinung. Und dann erhalten sie, dann unterliegen sie eben den Gesetzen, die auf die Ungläubigen ausgeübt werden. Und genauso die Gläubigen, nach außen hin, das ist die Form des Khida', des Betrugs, nach außen hin die Gläubigen behandeln die Heuchler wie Muslime in der Gesellschaft. Wie Muslime. Okay? Und sie behandeln sie nach den Gesetzen Allahs, wie sie Muslime behandelt werden. Aber wenn sie gestorben sind, dann, wenn wir mitgeteilt bekommen haben durch den Propheten, dass die Person Heuchler war oder so, dann wird nicht einmal das Totengebet für diesen Menschen gebetet. Und ansonsten wird sowieso er das dann erhalten, was er verdient hat. Das ist die Form des Betrugs von Allah subhanahu wa ta'ala und den Gläubigen, den Heuchlern gegenüber. Und am besten ist, man schweigt über solche Sachen. In ihren Herzen von diesen Heuchlern ist Krankheit, und da hat Allah ihnen die Krankheit noch gemehrt. Und was ist die Krankheit? In ihren Herzen ist Krankheit. Krankheit ist die Liebe des Diesseits, die Heuchelei, der Kufr, der Schirk und vor allen Dingen auch der Zweifel. Und das ist Allahs Vorgehensweise, wenn die solchen Menschen in ihrem Herzen Krankheit haben und Zweifel haben und sich nicht erkundigen, was die Wahrheit ist und nicht ihre Herzen öffnen für die Wahrheit, dann mehrt Allah ihnen die Krankheit noch mehr. Und dann wird es für sie schmerzhafte Strafe geben dafür, dass sie zu Lügen pflegten oder auch Man kann es auch lesen dafür, dass sie zu leugnen pflegten, was eben Allah und sein Gesandter gesagt haben. Klammer auf, wenn sie in diesem Zustand sterben. Klammer zu. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, vielleicht noch eine Bemerkung, sprachliche. Mensch auf Arabisch heißt Ins oder Insan und oder Anas, die Menschen oder Nas oder Unas. Und das kommt, hat also ist zurückzuführen auf entweder Anaus oder Anisyan. Anaus bedeutet die Bewegung. Also der Mensch ist jemand, ein Lebewesen, das sich bewegt. Das ist die sprachliche Herkunft. Oder an Insan von Nasa, Nasi heißt vergessen, der Vergessliche, weil der Mensch eben vergesslich ist. Und wenn man zu ihnen sagt, ja, und im Vers haben wir vorhin gesehen, Surat, ist noch eine weitere Erklärung, dass die Heuchler betrügen Allah und dann heißt es, aber in Wirklichkeit ist er, der sie betrügt. Das ist auch im Arabischen nun einmal so, dass wenn man die Strafe einer Person ausdrücken will, benutzt man den gleichen Ausdruck, der für die andere Person genutzt worden ist, obwohl in Wirklichkeit die Bedeutung total verschieden ist. Also es ist sprachlich durchaus möglich, dass man sagt, er betrügt uns. Und dann sagen wir zum Beispiel als Antwort, wir werden dir schon zeigen, wir werden diejenigen sein, die euch betrügen. Und in Wirklichkeit meinen wir aber nicht, dass wir betrügen, sondern meinen eine andere Bedeutung. Wir benutzen aber das gleiche Wort. Und das ist sprachlich nur einmal so der Fall. Und das können wir auch nachlesen in zum Beispiel Surat al-Baqarah auf Seite 30 im Vers 194 heißt es nämlich auch, ich gebe euch ein Beispiel dafür. Der Schutzmonat ist für den Schutzmonat und für die unantastbaren Dinge ist Wiedervergeltung. Wenn jemand gegen euch übertritt, dann tretet auch ihr über ihn gegenüber. In gleichem Maße. Hier ist natürlich übersetzt worden, dann geht auch ihr in gleichem Maße gegen ihn vor, wie er gegen euch übertreten hat. Wortwörtlich heißt es fa'tadu, dann übertretet auch ihr. Aber in Wirklichkeit ist es keine Übertretung. In Wirklichkeit ist es eine Art Wiedervergeltung. Ja, der gleiche Ausdruck verwendet, aber der Inhalt ist ein anderer. Und auch finden wir auf Seite, das ist eine linguistische wichtige Sache, ja, damit man das richtig versteht, auf Seite 487 haben wir ein weiteres Beispiel. Es gibt mehr als die Beispiele, die ich jetzt erwähne. In Surat Ashura, Vers Nummer 40. Die Vergeltung für eine böse Tat ist etwas gleich Böses. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Aber in Wirklichkeit ist ja die Vergeltung an sich nicht etwas Böses. Ja, wenn der Mörder hingerichtet wird, dann ist der Mord an sich keine böse Sache, sondern es ist in Wirklichkeit etwas Gutes für die Gesellschaft. Vielleicht für den Ermordeten selbst auch. Ja. Aber es wird trotzdem als etwas Böses bezeichnet, sprachlich. Und wenn man zu ihnen sagt, stiftet nicht. Vielleicht sagst du noch die Ayat. Von was? Zum Beispiel waren wir beim Ayat 10. Jetzt sind wir bei Ayat. Dass du das vielleicht noch dazu sagst. Okay, sag halt doch. Ja. Genau. Ayat Nummer 11. Und wenn man zu ihnen sagt, stiftet nicht Unheil auf der Erde, sagen sie, wir sind ja nur Heilstifter. Und das Unheilstiften auf der Erde geschieht, wie wir gesagt haben, durch die Ungehorsamkeit Allah und seinem Gesandten gegenüber. Alles, was Unheil ist, ist, wenn man Allah und seinem Gesandten nicht gehorcht hat. Das ist der Maßstab. Und dafür gibt es Beispiele, eben, weil auch die Ermordung, das Ermorden selbst, wenn es durch den Befehl von Allah und seinem Gesandten geschieht, ist etwas Gutes. Deswegen ist der Grundsatz, Unheil bedeutet, Allah und seinem Gesandten nicht zu horchen. Gehorchen, das heißt, Sünden zu begehen, keine guten Taten zu verrichten, Kufr im Gegensatz zu Iman und so weiter und so weiter. Kann man da ein Beispiel zeigen, also Beispiel Irak? Weil die Amerikaner sagen, wir bringen nur die Freiheit, die Demokratie an die Menschen. Aber die stiften ja Unheil, ne? Die töten die Menschen. Aber wenn man sie fragt, da sagen sie, wir bringen die Freiheit, wir bringen die Demokratie, damit die Menschen besser leben können. Ne? Das ist die Sache von diesen Menschen, diese Heuchler oder Ungläubigen. Bei ihnen sind eben die Maßstäbe vertauscht. Oder sie wissen nicht, was wirklich gut und was wirklich schlecht ist. Und sie sehen eben die Wahrheit nicht als Wahrheit. Oder sie sehen das Gute nicht als Gute, sie sehen es als etwas Schlechtes. Und sie sehen das Schlechte als etwas Gutes. Und dieses Verdrehen von der Wirklichkeit, das ist das Problem von diesen Menschen. Weil ihre Augen, über ihr Augenlicht eine Hülle ist und ihre Herzen versiegelt sind und sie nicht mehr mit den Ohren hören können. Wa alaikum assalam. Ja, ich mache das noch zu Ende jetzt. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als Antwort darauf, dabei sind doch eben sie die Unheilstifter, nur sie merken nicht. Eben weil eben ihr Verständnis ist verloren. Die verstehen nicht, was wirklich Unheil ist. Unheil ist nämlich das, was Allah und sein Gesandter nicht mögen. Nichts anderes. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Vers 13, und wenn man zu ihnen sagt, glaubt wie die Menschen glauben, gemeint ist, glaubt so wie die Gläubigen, Sahaba und der Prophet sallallahu alaihi wasallam geglaubt haben oder glauben, dann sagen sie, diese Heuchler, sollen wir glauben wie die Toren glauben? Und As-Safih auf Arabisch ist jemand, der schwachsinnig ist, wortlich schwachsinnig ist, Kopf. Und so haben sie Allah und so haben sie seinen Propheten und seine Freunde beleidigt und als Toren bezeichnet. Sollen wir so glauben, wie diese Toren da glauben? Und dann antwortet Allah subhanahu wa ta'ala, dabei sind doch eben sie die Toren, aber sie wissen eben nicht. Sie können nicht umgehen mit dem, was sie an Wissen haben, sie verstehen es nicht. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, das eben ist die Heuchelei, wir glauben, wenn sie jedoch mit ihren Teufeln allein sind, Teufeln, hier steht Shayatin, Shaytan, Satan bedeutet jemand, der eine schlechte Seele einfach, jemand, der in seinen Sünden ertrunken ist. Das ist ein Shaytan, ein Teufel. Und gemeint sind hier die Menschen. Wenn sie mit ihren Satan zusammen sind, nicht die Djinn, sondern mit ihren menschlichen Satanen, und der Prophet dann wurde gefragt, gibt es etwa von den Menschen auch Shayatin, Satane, sagt er ja. Wenn sie also mit ihren Teufeln allein sind, so sagen sie, wir stehen zu euch. Wir machen uns ja nur lustig. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als Antwort, aber Allah ist es, der sich über sie lustig macht. Und er lässt sie in ihrer Auflehnung umherirren. Und das gleiche hier gilt, das Lustigmachen gilt über das Betrügen, die gleiche Sache. Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht mit seiner Schöpfung verglichen oder gleichgesetzt. Und noch eine Anmerkung. Interessant ist doch, dass diese Sura ist eine medinensische Sura. Man sagt, es ist die erste Sura, die offenbart worden ist in Medina. Oder nach der Hijra. Wie war es denn in der Zeit von Mekka? Warum waren diese Verse nicht offenbart schon in Mekka? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala schon Verse über Heuchelei in Mekka offenbart? In Mekka gab es keine Munafiqun, gibt es nicht. Die Muslime haben Unterdrückung gelebt und da sagen die Ulema, deswegen gab es keine Heuchelei. Wer nämlich ungläubig war, dem ging es besser als den Muslimen. Aber in Medina war es umgekehrt der Fall. In Medina war der Regierungschef der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst. Und da gab es und da hätte es ihnen nur Nachteile gebracht, wenn sie dann Ungläubige gewesen wären. Okay? Oder zumindest hätten sie nicht die Rechte gehabt, wie sie als Muslime haben. Und diesen Vorteil, den sie erlangt haben, eben, dass ihr Hab und Gut nicht für erlaubt erklärt wird und so weiter und so weiter. Deswegen waren sie Heuchler und haben die Heuchelei ausgenutzt. Das heißt, Heuchler gab es erst nach der Hijra, erst in Medina. Vorher gab es keine Heuchler. Und unter ihnen gab es einer, der hieß Abdullah ibn Ubay. Dieser, der stand sogar in der Moschee und hat hat, wenn der Prophet reden wollte, hat gesagt, Leute, seid ruhig, der Gesandte Allahs will jetzt reden. Und so weiter und so weiter. Also ganz offenkundig hat er geredet. Und er, obwohl er ein Heuchler war, offensichtlich. Er war Heuchler. Und wie wussten wir, dass er Heuchler war? Ja, weil Allah SWT kann eben, wann er will, Offenbarung senden. Und warum, obwohl man wusste, dass er ein Heuchler war, warum hat man ihn nicht hingerichtet? Ich will nicht, dass die Menschen sagen, Mohammed bringt seine Freunde um. Jazakallah, genau. Damit die Leute eben nicht sagen, Mohammed bringt seine Freunde um. Denn die Leute wissen nicht, wer Heuchler ist und wer Heuchler ist. Das weiß nur Mohammed dann selbst, wenn ihm offenbart wird. Aber die anderen Leute wissen das nicht. Die Muslime glauben ihm, aber die anderen Leute würden dann sagen, er bringt seine eigenen Freunde um. Leute, die sogar sagen, guck, das ist der Gesandte Allahs, seid ruhig, hört ihm zu. Selbst. Und als er das getan hatte, in der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kam er in Ar-Rawda rein, in diesen Garten, in der Prophetenmoschee. Und dann hat er geschworen, ich schwöre, dass du der Gesandte Allahs bist. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala Surat al-Munafiqun herabgesandt, in denen er Folgendes sagt. Genau darüber sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wenn die Heuchler zu dir kommen, sagen sie, wir bezeugen, dass du wahrlich Allahs Gesandter bist. Allah weiß, dass du fürwahr sein Gesandter bist, doch Allah bezeugt, dass die Heuchler wahrlich lügen. Und so hat Allah ihn bloßgestellt. Aber er hat seinen Namen nicht erwähnt. Aus Barmherzigkeit. Er gibt ihm die Chance. Wenn er will, kann er immer noch umkehren. Im Gegensatz zu Abu Lahab. Abu Lahab hat Allah SWT über ihn schon bestimmt in seiner Lebzeit und auch seine Frau. Und dann sagt Allah SWT im 16. und letzten Vers für heute, Das sind diejenigen, die das Irregehen um die Rechtsstaatung erkauft haben. Das heißt, das Irregehen, Al-Kufr, Al-Juhud, das Leugnen und die Sünden, sie haben sie gekauft und dafür die Rechtleitung, den Iman und das aufrechte Gehen auf dem rechten Pfad, Al-Istiqamah, verkauft. Doch hat ihr Handel keinen Gewinn gebracht und sie sind nicht rechtgeleitet. Kein Gewinn hat ihnen gebracht, da das Leben im Diesseits nur von kurzer Dauer ist und das Leben im Jenseits von ewiger Dauer ist. Und wie wir auch letztes Mal schon gesehen haben, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala mehr als eine Stelle im Koran, dass die Taten von den ungläubigen Menschen zunichte werden. Sie werden wie verwehter Staub. Sie erhalten vielleicht noch ihren Anteil, der ihnen im Diesseits, oder sie erhalten ihren Anteil, der ihnen zusteht im Diesseits, und sodass sie dann am Tag der Auferstehung kein Recht mehr haben, dafür belohnt zu werden, denn sie haben es ja auch nicht für Allah subhanahu wa ta'ala getan, und deswegen werden ihre Taten zunichte. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين